Den Sunday Service. In der letzten Stunde gibt es noch Musik von Moderat vor den Voog Riots. Rafferty ist dabei und auch Les Scope. Eben gerade gab es zu hören, ihr habt sie vielleicht erkannt, Liza Germano, eine ganz, ganz große Künstlerin, die aus den USA kommt und die vor allen Dingen bekannt ist durch ihre Arbeiten mit This Mortal Coil. Platten, die damals bei 4AD rauskamen, auch ihre eigenen Soloplatten sind dort teilweise erschienen. Und vor allen Dingen hat sie auch mit OP8 zusammen mit hier dem Giant Sand Kopf Howie Gelb eine wundervolle Platte mal gemacht vor unzähligen Jahren. Die beiden mal live gesehen. Fantastisch, fantastisch das Ganze. Eben gerade hörten wir den Track Apathy and the Devil von ihrem neuesten Album No Elephants, Liza Germano, auch immer noch musikalisch aktiv, noch nicht mehr so umtriebig wie früher, aber sie ist auch schon Mitte 50, von daher wird man auch ruhiger natürlich mit dem Alter. Die kleine Schwester von der eben gerade gehörten Liza Germano, das ist wahrscheinlich Alila Diane, auch die macht sehr ruhige Musik, auch Singer-Songwriter lasse ich das Ganze vom neuesten Album About Farewell, letzte Woche erschienen, hier ihr Track About Farewell, Alila Diane. It is plain to see that I have one foot out the door, and I know that your dear heart is telling you to run deep down somewhere, deep down somewhere. I heard somebody say that the brightest lights cast the biggest shadows. So, honey, I gotta let you go. Thank you. that I can give. And I know that without me you'll find just what you need. Deep down somewhere, deep down somewhere. I heard somebody say that the brightest lights cast the biggest shadows. So honey, I gotta let you go. The hardest part, that's what we've always said. Once upon the other side, it's best not to look back. That's what we say about farewell. That's what we say about farewell. Diane hörten wir About Farewell, der Titeltrack zu ihrem neuesten Album. Bei der nächsten Band weiß ich nicht wirklich, wie man die aussprechen soll. Pink You Noise You würde ich mal sagen und das Ganze übersetzen mit Pink Noise. Die Band kommt aus Dänemark, aus Kopenhagen und veröffentlicht mit The Drop diese Woche ihr neuestes Album. Hier hören wir ihren Track, der ziemlich lang ist, über 6 Minuten und ziemlich krautrockig, poppig daherkommt. The Great Pacific Garbage Path. Pink You Noise You hörten wir, wenn man diese Band wirklich so aussprechen mag, mit dem Track The Great Pacific Garbage Path vom neuesten Album The Drop. Die Band war bei den Aufnahmen zu ihrem Debütalbum, welches da hieß Free Time, damals noch zweigeteilt. Ein Teil lebte in Berlin, der andere im heimischen Dänemark. Zum neuesten Album, zu den Aufnahmen zum neuesten Album The Drop, hat man sich wieder in Dänemark getroffen, in Kopenhagen und dort in den obskursten, Umgebungen diese Platte aufgenommen. Von einer Sauna ist hier die Rede und auch wohl irgendwie in Christiania, dieser, ja, weiß ich nicht, Kommune sozusagen in Kopenhagen. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist diese Platte sehr, sehr schön geworden, sehr poppig, mit ein bisschen Krautrock-Anleihen, erinnert sehr an die besseren Zeiten von Stereolab, dieses Album hier von Pink You, Noise You, und deshalb noch ein Track von ihm hinterher, Moped. We'll be right back. Moped. Das war ein Track von Pink You, Noise You vom Album The Drop. Und dieses Werk ist auch Album der Woche hier beim Sunday Service. War wirklich eine erfrischende Platte. Der Sound natürlich irgendwie nicht neu erfunden. Das kann ja sowieso keiner mehr leisten heutzutage bei der Masse an Musik, die es schon gibt. Aber trotzdem gut gemacht, das Ganze mit irgendwie keinem großen Gesamtkonzept hinter diesem Album. Aber zumindest scheinen die Tracks doch irgendwie alle aneinander zu hängen. Am seidenen Faden des Tropfens vielleicht, The Drop hier namensgebend. Für den Faden, der das irgendwie doch zusammenhält. Tolle Platte von dieser Band aus Kopenhagen. Und wie gesagt, mehr dazu auf der Homepage, auch unter sundayservice.de. Hier ein weiterer Track, The Swollen Map. The swollen map is filled with holes. Slip on down just like a up, up like a blind mole. Notice how the surface grows. Place a marker. The treasure in your chest. You can't spell the secret word when there's no riddle to be solved. Take my hand and travel through the desert sand. Leave this story untold. Take me to a foreign world. Again. Psychedelische Eskapaden von Pink You, Noise You, das Ganze vom Album The Drop, wie gesagt, und der Track gerade eben hieß The Swollen Map, das Ganze vom Album der Woche hier beim Sunday Service. Elektronisch geht's weiter. Rafferty ist ein ziemlich hochgehandelter Künstler aus England, da heißt eigentlich Benjamin Stefanski, und veröffentlicht mit Sleep of Reason gerade eben ein Album davon, der Track Build Me Up. großer Pop hier beim Sunday Service. Das waren, man glaubt es kaum, Moderat. Hinter Moderat verbirgen sich zum einen Apparat, das ist Sascha Ring, und dann noch Modeselektor alias Gernot Brosner und Sebastian Zari. Alle drei kommen aus Berlin. Apparat alias Sascha Ring macht eigentlich ihr Elektropop. Modeselektor sind bekannt als Techno-B-Boys und für Sounds jenseits der geraden Bassdrum. Dass die jetzt zusammen hier Musik machen, das ist nicht neu. Moderat haben schon mal vor einiger Weile eine Platte rausgebracht. Neu ist sie, dass sie wirklich so ziemlich gut und ziemlich poppig klingen. Und das Ganze vom neuesten Album einfach nur zwei betitelt, weil es halt das zweite Werk ist. Und Sascha Ring hier für die Vocals verantwortlich. Man kennt ihn ja auch als zum Beispiel jemand, der gerade Krieg und Frieden vertont hat. Das Ganze dann irgendwie doch ganz anders vom Sound her. Und ja, schön, wenn Leute so vielseitig sein können und dann auch wieder für Überraschungen gut sind. Ein weiterer Track von ihrem Album Let in the Light. Hier komme Moderat. Thank you. Moderat halten sich hier ganz, ganz stark zurück, geben sich sozusagen moderat im wahrsten Sinne des Wortes. Let in the Light, der Track von ihrem zweiten Album. Einfach nur zwei oder eben auch two betitelt, wenn schon mal die Tracks hier auf Englisch sind. Wahrscheinlich der Albumtitel dann auch gerne auf Englisch ausgesprochen. Lee Scopp ist ein Künstler aus England, Quatsch, aus England, aus Frankreich natürlich, der dem Chanson, dem französischen Pop wieder das zurückgibt, was lange vermisst wurde. Er veröffentlicht diese Tage sein gleich betiteltes Album davon, der wundervolle Track La Forêt. Thank you. La Forêt. Das war Lescope, ein Künstler aus Frankreich. Mathieu Lescope heißt der. Und der Track vielleicht auch schon bekannt, weil vertreten auf der letzten Le Pop Compilation Nummer 7. Da ist dieser Track auch schon drauf. Und eigentlich so ein richtiger Hit. So ein bisschen trockene Beats, Keyboardflächen dazu Samples aus so irgendwie Partygeräuschen drunter gelegt. Und dazu der schöne Gesang von Mathieu Lescope, der so ein bisschen nach 80er Jahren klingt. Und sein Debütalbum Lescope ist wirklich eine wunderschöne Sache. Er hat vorher mal bei einer Indie-Band als Sänger mitgespielt, Asyl hießen sie damals, und hat dieses Album gar nicht in Frankreich, sondern in London aufgenommen mit ein paar Leuten zusammen. Und trotzdem klingt er wirklich französisch, wie damals die Anfänge von dieser Nouvelle Scène Française mit diesem neuen Chanson sozusagen. Und schön, dass die Franzosen wieder zumindest in Form von Lescope hier den Bogen zurückkriegen zu alter Stärke, weil was dort in den letzten Jahren erschienen ist, war nicht wirklich mehr Highlights, was die Platten betraf. Also schöne Platte hier von Lescope, noch ein Track von ihm, und zwar Los Angeles. Moldy Peaches folgt hier Peaches und auf Swell Maps reimt sich Django Django, so texten zumindest hier die Woog Riots, kommen aus Darmstadt und veröffentlichen mit From Lo-Fi to Disco, deren Titeltrack wir gerade hörten, ein neues Album. Darauf gibt es neben wenigen neuen Songs auch einige Coverversionen, B-Seiten, unveröffentlichtes Zeugs, was schon älter ist und so weiter und so fort. Die Woog Riots machen auch schon seit Jahren Musik, sind sich stilistisch treu geblieben und ja, sind sicherlich auch demnächst wieder auf Tour mit ihrem Lo-Fi-Pop. The Front Bottoms, das sind eine Band oder ist eine Band aus New Jersey, die jetzt gerade ihr zweites Album veröffentlichen, Talon of the Hawk heißen die. Musikalisch erinnert mich das ein bisschen wirklich an die guten alten Thermals, nur dass die hier vielleicht ein Tick boppiger klingen. The Front Bottoms hören wir mit ihrem Track Twin Size Mattress. This is for the lions living in the wiry, broke down frames of my friends' bodies. When the floodwater comes, it ain't gonna be clear, it's gonna look like mud. But I will help you swim. I will help you swim. I'm gonna help you swim. For the snakes and the people they bite, for the friends I've made, for the sleepless nights, for the warning signs I've completely ignored. There's an amount to take, reasons to take more. It's no big surprise you turned out this way. When they closed their eyes and prayed you would change, and they cut your hair and sent you away. You stopped by my house the night you escaped. With tears in my eyes, I begged you to stay. You said, hey man, I love you, but no fucking way that we could find something for you to do on stage. Maybe shake a tambourine, or when I sing, you sing harmony. Twin Size Mattress. Das waren The Front Bottoms, eine Band aus den USA, aus New Jersey. Talon of the Hawk heißt ihr zweites Album mit einigen richtigen Indie-Hits drauf. Das war der Sunday-Service für heute. Die nächsten beiden Wochen bin ich im Urlaub und an dieser Stelle wird es Wiederholungen geben, und zwar Jahresrückblicke aus den letzten Jahren. Welche das sind, verrate ich noch nicht. Lasst euch überraschen mit so ein bisschen Retro-Sounds sozusagen, aber auf jeden Fall trotzdem einschalten natürlich. Und den Abschluss hier heute bildet Helena Hauf, eine Künstlerin aus Hamburg, die aus dem Umfeld des Golden Pudel Clubs kommt und Produzentin ist, DJ und auch Veranstalterin. Die veröffentlicht eine 12-Inch auf Werkdisc, einem Label, welches Ninja Tunes assoziiert ist. Ihr Titeltrack heißt Actio Reactio.